Endstation Morgen, Episode 2. Es ist kalt hier oben, das stimmt. Und ungemütlich. Doch der halb verfallene Turm dieser Kirche bietet mir einen guten Überblick über diesen Stadtteil. Der steinerne Gargoyle grinst mich feist an, als ich mit der Hand eine Haarsträhne aus meinem Gesicht kämme. Aber ich biete auch einen seltsamen Anblick. Das Auge des Phönix. Geschrieben von Frank Hammerschmidt. Gelesen von Oda Plein. Meine linke Gesichtshälfte sieht nicht wirklich vorteilhaft aus. Tiefe Verbrennungsnarben zieren meine Haut. Das Ohr besteht nur noch aus einem unförmigen Loch. Und die Haare wachsen auch nur noch spärlich auf dieser Seite meines Schädels. Eine Granate riss mir die halbe Gesichtshälfte weg. Meine Kameraden erwischte es schlimmer. Unter ihren Leichen wurde ich geborgen, grau vor Asche. Seit diesem Tage trage ich den Namen Phönix. Phönix aus der Asche, ihr versteht? Das war kurz bevor dieser Krieg zu Ende war. Dieser letzte Krieg, der alles verändert hat. Endstation Morgen ist eine Reihe abgeschlossener Kurzgeschichten. Jede Geschichte geschrieben von einem anderen Autor, gelesen von einem anderen Sprecher. Auf der anderen Straßenseite mir gegenüber sitzt ein alter Mann in einer Häuserflucht. Er spielt auf einer Blockflöte eine melancholische Melodie. Nicht lange, und einige Jugendliche werden durch das Spiel angelockt. Sie entreißen ihm die Flöte und zerbrechen sie. Lachend sind sie so schnell verschwunden, wie sie gekommen sind. Nicht meine Sache. Der Alte kann froh sein, dass es nicht seine Knochen waren, die sie ihm gebrochen haben. Er sieht mich aus traurigen Augen an. Komisch. Ich fühle nichts. Früher hätte er mir leid getan. Endstation Morgen. Geschichten aus der Zukunft. Exklusiv bei den Mindcrusher Studios.